Das wirkt sicher ein wenig komplizierter als das einfache Üben im Sitzen, vielleicht sogar seltsam. Aber es ist gewiss für dich zu erkennen, dass Achtsamkeit und Gewahrsein hier, wie in allen Bereichen des Lebens, die entscheidende Rolle spielen. Achtsamkeit besteht hier darin, dass wir genau darauf achten, wie Manjushri aussieht, sich anfühlt und klingt. Gewahrsein heißt, dass man sich öffnet und mit der unauslotbaren, formlosen Energie Manjushris eins wird. Diese Praxis kann übrigens sehr tiefgreifende Veränderungen bewirken. Deshalb rate ich dir nicht, sie anhand dieser Darstellung und ohne angemessene Vorbereitung und Anleitung auszuprobieren. Die Manjushri-Praxis umfasst viel mehr, als ich hier darstellen kann. Ich selbst habe erst 20 Jahre Erfahrung darin und bin eigentlich noch ein Anfänger. Es gibt viele ähnliche Meditationen, mit denen wir uns den Energien der Gottheiten öffnen, um ihre Energie und Einsicht in uns selbst wachzurufen. Im Buddhismus gibt es Übungen zur Erweckung von Mitgefühl und Furchtlosigkeit. Es gibt Übungen, die uns fähig machen, Situationen zu befrieden, die befriedet werden müssen, oder Situationen Gehalt zu geben, wenn es ihnen daran fehlt, oder Hindernisse zu beseitigen, die dem Mitfühlen und der Wachheit im Wege stehen. Die Holy Ways, also die Heilungs- und Initiationsriten der Navajo, sind ein weiteres Beispiel. In vielen ursprünglichen Traditionen gibt es Tänze und Riten, die sich mit den Shambhala-Lehren vergleichen lassen. Die Anleitungen zu Meditationsformen wie der Manjushri-Praxis betonen, dass man bei der Visualisation so präzise wie nur möglich vorgehen muss. Das ist unbedingt notwendig, damit die Resonanzen sich einstellen können. Hast du mal die alte Fernsehreklame für Memorex-Tonbänder gesehen, in der Ella Fitzgerald mit einem von ihr gesungenen Ton ein Weinglas zerspringen lässt und die Stimme des Kommentators fragt, ist das echt oder Memorex? Ella musste den Resonanzton des Glases absolut genau treffen, denn nur dann gerät es so sehr in Schwingung, dass es zerspringt, und hinter der Frage steht natürlich die Unterstellung, dass man von einem Memorex-Band auch diese Präzision erwarten darf. Etwas davon ist auch in Meditationsformen wie der Manjushri-Praxis enthalten. Das hat auch etwas vom Abstimmen des Radios auf einen bestimmten Sender. Du musst die genaue Stelle finden, und wenn du sie gefunden hast, tut sich dir ein völlig neues Fühlen von Energie und Gewahrsein auf. Du bist abgestimmt oder eingestimmt auf die Energie und das Gewahrsein der Gottheit. Wenn du verstanden hast und fühlst, wie Manjushri aus dem Raum hervortritt, dann weißt du auch, dass alles in unserer sogenannten gewöhnlichen Welt auf die gleiche Weise in Erscheinung tritt, wie Hologramme, die sich aus der Fülle des Raums herausbilden. Für solche Meditationen sind nicht nur die äußeren Formen wichtig, Haltung und Bewegungen des Körpers und so weiter, sondern auch die richtige innere Haltung der Aufmerksamkeit und des Fühlens. Es muss eine Art Synchronisation von Körper, Fühlen und Gewahrsein stattfinden. Gleichzeitig fördert die Übung aber auch diese Synchronisation, weil sie Resonanzen entstehen lässt, die zu einer Abstimmung von Körper, Fühlen und Gewahrsein untereinander und auf den Energieraum führt. Am Ende solch einer Manjushri-Meditation löst Manjushri sich auf, und fast augenblicklich ist unsere gewöhnliche Ich-Erfahrung wieder da. In diesem Moment kann uns klar werden, dass dieses Ich, wie jedes andere sogenannte Ding in dieser Welt, nicht gar so fest ist, wie wir gern glauben. Ich bin kein festes, gleichbleibendes Ding, sondern, wie Manjushri, ein dynamisches, unablässig sich wandelndes Muster von Energie, Fühlen und Gewahrsein. Dieser Augenblick zwischen Manjushris Auflösung und der Rückkehr unseres vertrauten Ich kann ein Augenblick der Jetzt-Erfahrung sein. Wenn unser vertrautes Ich für einen Augenblick verschwindet, stellt sich manchmal ein beinahe überwältigendes Gefühl von Freude und Traurigkeit ein. Wir empfinden Freude, weil wir endlich einmal das los sind, was uns am meisten bedrückt, unsere schwerste Last, den Hort all dessen, was uns prägt und festlegt, unser Ich. Und wir können von dem furchtbaren Kampf ablassen, der unser ganzes Leben begleitet hat, dem Kampf, der mich befriedigen sollte, der mich zu einer glücklichen, wohlhabenden, erfolgreichen, berühmten, glänzenden und schließlich erleuchteten Persönlichkeit machen sollte. Zugleich ist da auch etwas Bittersüßes, eine freudige Traurigkeit, mit der wir erkennen, dass unser einziger wirklicher Gefährte, der unser ganzes Leben lang bei uns gewesen ist, der uns als einziger wirklich kennt, unser bester Freund, unser Busenfreund, unser Ich, dass es uns die ganze Zeit genarrt hat, uns glauben ließ, wir seien wirklich ich und nur ich. Bei manchen Meditationsformen wie der Achtsamkeitsgewahrseinsübung geht es hauptsächlich darum, dieses Ich zu sehen und zu durchschauen. Andere Formen, für die die Manjushri-Meditation ein Beispiel ist, zeigen uns, dass es eine erwachte Energie gibt und dass wir diese Energie sind, jenseits des Ich. Beide Praxisformen, man könnte die eine als Übung der Stille und die andere als Annäherung an die Energien bestimmter Gottheiten bezeichnen, ergänzen einander. Die Übung der Stille besänftigt das ewige Plappern der Gedanken und Emotionen, sodass der Schleier, den die Gedanken und Emotionen zwischen uns und unserer Welt aufziehen, der Kokon, durchsichtig wird. Die Energiemeditation verbindet uns direkt mit der universalen Energie, die wach und jenseits der Sprache und jeglicher Konditionierung ist. Alle Praxisformen arbeiten jedoch mit dieser Grenze zwischen Festhalten und Loslassen. Denn im Augenblick des Loslassens kann ein Wunder geschehen, das Wunder der Jetztheit. Deshalb noch ein Merkspruch. Öffnen, berühren, Resonanz fühlen, loslassen, Jetztheit.